WDR 5. Neugier genügt. Spüren Sie es auch? Amazon ist allgegenwärtig. Wieder einmal singen die Pakete des Konzerns. In der Weihnachtswerbung dieses Jahr einen Hit aus den 70ern. Wir aber wollen in die Zukunft blicken. Der Tag wird kommen, da werden die Amazon-Laster um die Häuser kreisen und wenn jemand eine Windel braucht, ist die in 3 Sekunden geliefert, sagt der Professor für Internethandel. Mich treibt die Angst, was passiert, wenn wir nicht dagegen vorgehen, wenn wir aufgeben und bequem werden, sagt die Wettbewerbskommissarin der EU. Amazon weiß sogar, wann ich im Urlaub war, klagt die Datenschützerin. Aber Amazon weiß heute schon viel mehr. Ich glaube, wir können das nur unterschätzen, wie gut das System uns kennt, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter des Konzerns. Wir wollen das System hinter den singenden Paketen verstehen. Wir wollen wissen, was der Konzern über uns weiß und welche Macht ihm dieses Wissen verleiht. Angefangen hat die Geschichte mit einer tollkühnen Behauptung. Amazon kann ja heute schon ablesen, ob jemand schwanger ist, mitunter noch bevor die Person es selber weiß. Amazon soll wissen, ob eine Frau schwanger ist, noch bevor sie es selbst weiß? Wer behauptet so etwas? Mein Name ist Viktor Meyer-Schönberger und ich bin Professor für Internet Governance und Regulierung an der Universität Oxford. An der ältesten Universität Englands forscht dieser Österreicher über Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon und was sie mit der Welt anstellen. Datenkapitalismus ist sein Thema. Ich denke, dass Amazons Rolle weit über das hinausgeht, was wir Amazon normal zumessen, nämlich ein Online-Händler zu sein. Wir sehen bei Google und bei Facebook große Informationsmacht. Aber Amazon hat mehr an Informationsmacht, weil Amazon weiß, was unsere Bedürfnisse und Vorlieben sind, wenn wir auf diesem Online-Markt einkaufen. Wenn wir Amazon verstehen wollen, dann müssen wir zum Marktplatz gehen. Amazon führt einen der großen Märkte der Welt. Stellen wir uns also einen Marktplatz vor. Irgendeinen, irgendwo. So ein normaler Marktplatz hat vielleicht 20, 30 Stände. Ganz anders sieht das im Internet aus. Dort ist der Marktplatz riesig. Als in der Frühzeit des Internets ganz viele Leute versucht haben, den Markt digital nachzubilden, haben sie einfach versucht, viele Produkte anzubieten. Und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Nur bei Amazon war der Erfolg gegeben. Die Wurzeln dieses Erfolgs reichen zurück in die Gründungsjahre des Konzerns. Ende der 90er Jahre steht ein kleiner Mann mit schütterem Haar an einer Straßenecke in Seattle und spricht in eine Kamera. I'm Jeff Bezos. I'm the founder of Amazon.com. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, damals noch ein kleiner Internethändler, der Bücher verkaufen will. 3 years ago, I was in New York City. Vor 3 Jahren habe ich als Hedgefondsmanager in New York gearbeitet, als ich über eine bemerkenswerte Statistik gestolpert bin. Pro Jahr wächst die Zahl der Internetnutzer um 2300%. Ich habe mich auf die Suche nach einem Businessplan gemacht, der sinnvoll bei diesem Wachstum ist. Heute ist Jeff Bezos der reichste Mann der Welt. In der Zwischenzeit hat er für ihn gearbeitet. Mein Name ist Andreas Weigend. Ich war früher der Chefwissenschaftler bei Amazon. Andreas Weigend hat im Jahr 2002 bei Jeff Bezos begonnen. Mein Büro war auf dem gleichen Flur wie von Jeff Bezos. Jeff ist höchst intelligent. Bei Jeff ist das Detail und der 10-jährige Horizont zur gleichen Zeit vorhanden. Damals ging es darum, aus einem Online-Buchhändler eine Verkaufsmaschine für alles zu machen, den Everything Store. Das war ja an sich die Vision von Jeff Bezos schon von Anfang an. Amazon, der Allesverkäufer. Der Gedanke, mit Büchern anzufangen, war, dass er etwas wollte, was leicht zu verpacken ist, was auch nicht schlecht wird auf dem Weg und was nicht besonders schwer ist. Bücher waren das ideale Testobjekt. Ein überschaubarer Markt, der sich für den Kunden sortieren lässt und an dem eine völlig neue Technik zum Zuge kommen sollte. Es geht darum, von Daten zu lernen. Für den großen Plan. Mit Hilfe von Daten den Markt erobern. Heutzutage ist das Aufschreiben von Daten, das Mitschreiben von Daten ja praktisch kostenlos. Das heißt, eine Entscheidung zu fällen im Vorhinein, was wir schreiben wollen, ist viel teurer, als einfach alles aufzuschreiben. Und so wurde auf dem Amazon-Online-Markt schon immer alles einfach mitgeschrieben. 2 Euro, die Weintrauben, 2 Euro. Auf einem Online-Markt lassen wir uns Dinge gefallen, die wir uns auf einem normalen Wochenmarkt nie gefallen lassen würden. Wenn wir uns das, was Amazon tut, auf einen klassischen, traditionellen Markt vorstellen, dann wäre das, als würden wir durch den Markt gehen und hinter uns würde immer ein kleiner Jeff Bezos beobachten, was wir ansehen, welche Waren wir ausprobieren, welche Preise wir vergleichen. Er tut das, um aus unserem Verhalten etwas zu lesen. Welche Vorlieben hinter unserem Surfverhalten stecken. Die Flut an Daten, die heute ein Besuch auf dem Amazon-Markt produziert, ist gigantisch. Mein Name ist Katharina Nokun, ich bin Datenschützerin und Autorin. Katharina Nokun hat ein Buch geschrieben und für dieses Buch ein Experiment gemacht. Ein Jahr lang hat sie bei Amazon eingekauft. Ich wollte wissen, was speichert Amazon eigentlich über mich? Und zwar nicht nur dann, wenn ich Produkte kaufe, sondern auch dann, wenn ich mir Dinge nur ansehe, ohne sie zu kaufen. Ein Jahr lang hat sie wenig bei Amazon gekauft, aber viel angeschaut. Dann hat sie von Amazon die über sie gespeicherten Daten angefordert. Nach europäischem Recht muss der Konzern diese Daten jedem, der danach fragt, geben. Nach einigem Hin und Her kam dann auch bei Katharina Nokun eine Daten-CD an. Ich habe einen sehr großen Datensatz auf dieser CD gefunden und dort waren dann die letzten 15.000 Klicks des letzten Jahres zu finden. Für jeden Mausklick auf seiner Seite zeichnet Amazon 50 Datenpunkte auf. Sie füllen 50 Spalten einer Tabelle. Da sieht man nicht nur, in welcher Sekunde ich auf was geklickt habe, was für Produkte ich mir angesehen habe, sondern auch, wo ich mich ungefähr befunden habe, was für einen Telekommunikationsanbieter ich genutzt habe und auch von welcher Seite ich gekommen bin. Nach nur einem Jahr Shoppen auf Amazon ergibt das so viel Papier, wie es mancher Dichter in seinem ganzen Leben nicht vollschreibt. Wenn man meinen Amazon-Datensatz ausdrucken würde, ergibt das um die 15.000 Seiten Papier. Dabei hat sie nur das gemacht, was etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland tun. Sie hat im Netz geshoppt. Viel größer noch wäre die Datenmenge, hätte sie über Amazons Streaming-Dienst Fernsehen geguckt oder eine Alexa in ihr Haus gelassen. My name is Shoshana Zuboff and I'm the author of The Age of Surveillance Capitalism. Die ehemalige Harvard-Professorin Shoshana Zuboff sagt, das Zeitalter des Datenkapitalismus habe begonnen. I happen to have a little model of Alexa right here. Hier habe ich eine kleine Alexa. So you ask me if I would have an Alexa in my home. Wenn Sie mich fragen, ob ich so eine Alexa in mein Haus lassen würde, meine Antwort, mein Haus ist mir heilig. My home is my sanctuary. Hallo, ich bin Alexa, deine sprachgesteuerte Internetassistentin. Diese kleine Dose gehört für sie zur Vorhut einer ganz neuen Form des Kapitalismus, bei dem wir nur glauben, Kunden zu sein, in Wirklichkeit aber vor allem eines sind: Rohstofflieferanten. Surveillance capitalism is a rogue capitalism. Überwachungskapitalismus ist ein Schurkenkapitalismus. Eine Mutation des Kapitalismus, die davon lebt, unser Privatleben auszusaugen, um daraus Gewinn für sich zu ziehen. Indem uns ein Konzern immer mehr ausforsche, gewinne er die Oberhand über die Daten und somit über das Wissen. Die ökonomische Logik des Überwachungskapitalismus führt zu einem immer größeren, beispiellosen Ungleichgewicht des Wissens und damit der Macht über uns. Der Überwachungskapitalismus ist eine tiefgreifende Bedrohung für die Demokratie. Ich nenne das einen Putsch von oben. Ein Staatsstreich von oben mit den Mitteln des Marktes. Schwere Geschütze. Ist das gerechtfertigt? Kehren wir zurück auf den Markt. Was macht Jeff Bezos? Was macht Amazon mit seinem Wissen über uns? Zunächst einmal etwas scheinbar Harmloses. Der Vergleich, welche Produkte mit welchen anderen Produkten aus dem Sortiment oftmals gemeinsam gekauft werden und bietet das dann an. Leute, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes Produkt gekauft. Diese Empfehlungen werden umso treffgenauer, je mehr ein Kunde bei Amazon bestellt. Und immer mehr Menschen bestellen immer mehr Dinge bei Amazon. Daraus lassen sich Muster ableiten. Ein einfaches Beispiel. Ein Kunde kauft Ingwer, Zimtstangen, Sternanis, Gewürznelken, Bio-Orangen. Das System erkennt Kunden, die diese Zutaten gekauft haben, kauften auch eine Gans. Das System gleicht weiter ab und stellt fest, Kunden, die das gekauft haben, kauften auch das Weihnachtskochbuch von Jamie Oliver. Warum das so ist, das ist dem System zunächst einmal egal. Die Erklärung ist auch banal, das Rezept steht in diesem Buch. Aber wer dieses Kochbuch bestellt hat, der interessiert sich vielleicht für weitere Kochbücher. Und so gibt es neue Vorschläge. Und das ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten zuerst einmal etwas Tolles, etwas Gutes. Denn damit liefert Amazon Orientierung auf dem riesigen Internetmarkt. Deshalb ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass angeblich 30% von Amazons Umsatz nur aus den Empfehlungen herauskommt. Nun sind nicht alle Muster in den Kundendaten derart offensichtlich wie beim Rezept für die Weihnachtsgans. Um immer bessere, passgenauere Produktempfehlungen aus den Unmengen von Daten zu filtern, ist Hightech erforderlich. Das können Maschinen, die aus den Daten mit der Zeit immer besser lernen, viel besser als wir Menschen. Amazon hat Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt, die mit der Zeit immer feinere, genauere Vorhersagen ermöglichen. In diesem Bereich gilt Amazon als führend. Wenn wir am Markt Produkte vergleichen, dann fällt es uns schwer, mehr als 2-3 Eigenschaften und den Preis mehrerer Apfelsorten miteinander zu vergleichen. Künstliche Intelligenz hat diese Beschränkungen nicht. Und das erlaubt dann, Vorlieben zu erkennen, von denen wir selber noch gar nicht wussten, dass wir sie haben. Können die Algorithmen erkennen, ob eine Frau schwanger ist? Wenn ja, wie? Und wozu? Unternehmen wie Amazon haben natürlich ein sehr großes Interesse daran herauszufinden, wann ein neues Kind in eine Familie geboren wird, weil das ein Punkt ist im Leben, wo sich unglaublich viel verändert. Und wer es da schafft, sein Produkt zu platzieren, der hat einen neuen langfristigen Kunden gewonnen. Schon seit den 1980er Jahren haben Marktforscher versucht, Schwangerschaften zu prognostizieren. Und zwar allein anhand des Kaufverhaltens von Kundinnen. Vor 10 Jahren setzte eine amerikanische Supermarktkette dafür erstmals auf Algorithmen. Maschinen sollten in allen verfügbaren Kundendaten nach Indizien für Schwangerschaft suchen. Es hat sich eben gezeigt, dass Frauen, die schwanger sind, ihr Konsumverhalten ändern. Der Algorithmus fand Muster, auf die kein Mensch gekommen wäre. Man fängt an, eher unparfümierte Kosmetikprodukte zu kaufen, statt denen, die man sonst kauft. Man fängt an, Wattepads zu kaufen. Und zwar in größeren Gebinden als zuvor. Warum das so ist, warum Schwangere plötzlich Großpackungen kaufen, war dem Algorithmus egal. Er hatte nur die Aufgabe, die Schwangeren herauszufiltern. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Produkten, bei denen Kundinnen, die später auch die Babyklamotten kaufen, also nachweislich ein Baby haben, die haben vorher diese Sachen gekauft. Ergo, wer solche Sachen kauft, ist höchstwahrscheinlich schwanger. Angeblich konnte so schon damals mit großer Treffsicherheit festgestellt werden, nicht nur, ob eine Kundin schwanger ist, sondern in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet. Einfach aus kleinen Veränderungen im Kaufverhalten der Menschen. Dahinter liegt die Idee, dass wir Menschen sehr viel vorhersehbarer sind, als wir eigentlich glauben. Amazon verfügt heute über weit mehr Kundendaten als die Supermarktkette vor 10 Jahren. Zudem gilt Amazon in der Analyse als führend. Aber es ist nicht nur die Schwangerschaft, die Amazon vielleicht vorhersehen kann, sondern es gibt viele andere Dinge auch. Vielleicht unser Wunsch, aus einer Partnerschaft zu fliehen. Vielleicht ein Jobwechsel. Die Erkenntnisse, die Amazons Algorithmen aus den Daten ziehen, bleiben ein Geheimnis. Ein Interview will niemand von Amazon zu diesem Thema geben. Fragen werden nur schriftlich beantwortet. Informationen über unsere Kunden sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Die Frage, ob Amazon eine Schwangerschaft erkennen kann, wird jedoch kurz und bündig mit Nein beantwortet. Seltsam, wenn dies vor 10 Jahren bereits eine Supermarktkette konnte. Wir nutzen Daten, um das Einkaufen und unsere Produkte bei Amazon für den Kunden besser und bequemer zu machen. Mit dieser Strategie ist aus dem kleinen Online-Buchhändler der mächtigste Konzern im Internethandel geworden. Ein Laden für alles, der immer mehr Lebensbereiche erobert und immer mehr Daten sammelt. Amazon verkauft heute Versicherungen, Amazon Protect, Medikamente, Amazon Basic Care, liefert Obst, Gemüse, Amazon Fresh, betreibt Verlage für Bücher und Hörbücher, Amazon Publishing, Amazon Audible, Modelabels, Amazon Find, hat ein eigenes Bezahlsystem, Amazon Pay, bietet einen Streamingdienst, Amazon Prime Video, produziert eigene Fernsehformate, Amazon Studios, verkauft Speicherplatz im Internet, Amazon Web Services und kümmert sich um sein Liefergeschäft. Amazon Logistics. Amazon kontrolliert heute rund die Hälfte des Onlinehandels in den USA und bei uns. Kaum sonst haben sich in der Menschheitsgeschichte Märkte so rasch konzentriert. Online, aber auch offline hat sich die Welt verändert. Mein Name ist Gerrit Heinemann, ich leite das eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein und bin Handelsexperte. Wenn Gerrit Heinemann durch die Einkaufsstraßen deutscher Kleinstädte geht, dann blickt er auf immer mehr leerstehende Ladenlokale. Vielleicht wird Amazon irgendwann der einzige Händler und Anbieter sein, bei dem man kaufen kann, weil es sonst keinen mehr gibt. Bei all dem, was Amazon in Zukunft noch anbieten könnte, sieht er schwarz für den deutschen Einzelhandel. In den USA hat Amazon in den Innenstädten längst eigene Läden eröffnet. Amazon Books verkauft Bücher. Einfach so. Offline. Amazon Go ist eine neue Form von Laden, ganz ohne Kasse. Einfach über eine App registrieren, reinspazieren, Waren aus dem Regal nehmen und rausgehen. Keine Kasse, keine Schlangen. Kameras registrieren, was der Kunde mitgenommen hat und schicken die Rechnung aufs Smartphone. 3000 dieser kassenlosen Läden will Amazon im nächsten Jahr in den USA eröffnen. Wir haben es mit einer Feuerwalze zu tun, die man ganz deutlich am Horizont sieht. Der Einzelhandel aber verpenne schlichtweg den Wandel im Handel. Handel funktioniert vielfach, auch im lokalen Handel, wie im Mittelalter oder wie in der Steinzeit. Und Amazon hat Handel neu erfunden und ist ein technisches Unternehmen. Und diese Technik verstehen die meisten Händler nicht, weil das eine völlig andere Welt ist. Mehr und mehr wächst die Bedeutung des Onlinehandels. Schon heute müssen viele Einzelhändler auch über Amazon verkaufen, wenn sie nicht untergehen wollen. Amazon gibt die Richtung vor und alle anderen versuchen mitzuhalten oder aufzuholen. Oftmals vergeblich. Denn auf dem Online-Markt diktiert Amazon die Bedingungen. Was als Marktplatz für alle begann, hat sich längst verändert. Mehr und mehr stellt Amazon auch Produkte her und verkauft es unter dem Namen Amazon. Die Marktstände selbst werden dann auch von Amazon übernommen. Das hat keine Vielfalt mehr, sondern das ist das, was wir als einen Albtraum eines Marktes bezeichnen. Ein Marktplatz, wo hinter jedem Stand irgendwann Jeff Bezos und sein Konzern stecken. Amazon ist Markt, Marktaufsicht und Anbieter zugleich. Das ist Planwirtschaft. Da gibt es einen in der Mitte, der alles weiß und alles kann. Das ist auch schon anderen aufgefallen, zum Beispiel in Brüssel. My name is Margrethe Vestager and I'm the Commissioner for Competition in the European Commission. Die EU-Wettbewerbskommissarin schaut mit Argwohn auf Amazon. Es geht nicht darum, dass sie groß werden. In Europa darf man gern Erfolg haben. Die Frage ist natürlich, mit welchen Mitteln? Ist das Wettbewerb nach den Regeln oder werden sie unterlaufen? Zurzeit lässt sie das prüfen. Nutzt Amazon seine Datenmacht aus, um kleinere Anbieter wettbewerbswidrig vom Markt zu verdrängen? Ich will nicht in einer Welt leben, in der es nur einen großen Konzern gibt. Und dieser Konzern weckt mich, liefert die Zahnpasta, füllt den Kühlschrank mit Milch auf. Denn ich glaube, die Risiken sind zu hoch. Das unglaubliche Glück, das wir bisher mit Amazon gehabt haben, ist, dass Jeff Bezos uns nur versucht, Produkte zu verkaufen. Es könnten ja die Werkzeuge, die Amazon für den Markt entwickelt hat, vielleicht auch für ganz andere Zwecke verwendet werden. Genau das passiert im Moment. In den USA jagt die Polizei in zwei Bundesstaaten mit Hilfe von Amazon bereits Verbrecher. My name is Jeff Talbot. I'm a deputy at the Washington County Sheriff's Office in Oregon. Deputy Sheriff Jeff Talbot und seine Kollegen im Westen der USA nutzen Amazons Gesichtserkennungsprogramm Recognition. Mehr denn je haben Leute Kameras installiert. Für ihre Haussicherheit. Läden haben immer mehr Kameras. Und deshalb werden immer mehr Verbrechen von diesen Kameras festgehalten. Jetzt vergleicht die US-Polizei mit Hilfe dieser Software Bilder aus ihrer Verbrecherkartei mit den Bildern, die Überwachungskameras von Einbrechern, Bankräubern, Ladendieben aufgenommen hat. Im Idealfall können so Identität und Aufenthaltsort der Gesuchten festgestellt werden. Uns hat es ein paar hundert Dollar gekostet, die Datenbasis zu erstellen. Und seither zahlen wir $12 im Monat für das System. Wenn wir für $12 auch nur ein Verbrechen mehr im Monat lösen, dann hat es sich für uns gelohnt. Mit der Amazon-Software lässt sich, vollautomatisiert, auch der gesamte öffentliche Raum überwachen. Tests hierzu laufen bereits in den USA. Was sagt Amazon dazu? Wir beobachten weiterhin gespannt, wie die Bild- und Videoanalyse zum allgemeinen Nutzen auch im öffentlichen Sektor und bei der Strafverfolgung beitragen kann. möchte mich in einer Gesellschaft frei auf der Straße bewegen können, ohne dass irgendwo registriert wird. Katharina Nokun war heute hier, sagt die deutsche Datenschützerin. Und man kann in Zukunft ja gar nicht sagen, was für andere Systeme noch da dran geschaltet werden. Menschen, die dies bestellt haben, jene Seiten im Netz besuchen und zugleich an Demonstrationen teilnehmen, die, ja was? Ich sehe da potenziell sehr große Probleme auf uns zukommen, die so weit gehen, dass wir sogar unseren freien Willen in Frage stellen könnten. Warnt der Oxford-Wissenschaftler, und die ehemalige Harvard-Professorin warnt vor einer Zukunft mit Amazon als Hauptlieferanten. We will pay a price for this future. Wir werden einen Preis für diese Zukunft zahlen. Der Verlust unserer Freiheit, unserer sozialen Bindungen, unserer Demokratie. And in the very possibility of our democracy. Und was sagt Amazon? Statt über die Zukunft zu spekulieren, orientieren wir uns lieber an den Dingen, die sich sicherlich nicht ändern werden. Für uns gehören dazu, dass unsere Kunden immer eine große Auswahl zu guten Preisen mit schneller Lieferung erhalten wollen. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Können Sie es fühlen? Fragen die Pakete in der Amazon-Weihnachtsreklame. Ja schon, aber ist es ein wirklich gutes Gefühl? Can you feel it? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.